Betcha Bagology. Grand Central Station is the name of my group. We're making this record especially for you. So lay on back and hear us play and sing, cause we're really gonna. You are the Graham Central Station, cause we've been waiting for so long, waiting to play for you some of our songs. We've been waiting for so long. We want to play for you some of our songs, cause we've been waiting. Time bomb ticket, ready to explode with the blast that's kicking. Better go get your riot gear. We came to start a war, so who's in here? We wanna know who started the rumors, spreading the lies like cancerous tumors. Trying to stop the heart of the people, trying to make the goose seem unfaithful. So back up your shit, go back up the hill before Jimmy gets mad and Rick gets ill. 24/7 didn't leave you stranded. Set up the clown with the left-handed band. You leave the past in the past. Move on to the new. Brand new spot got something for you. With Joe on drums and Jeff on vocals, tearing up cities, overseas and locals. He's the word of the crew. I say it again. My grenade is live, so don't pull my pin. Oh, we love a grass. Oh, we love ass. Oh, we want a hugger. We want a bugger. We like it hot. Oh, we like a pot. Oh, we scoff pills. Oh, we eat a pussy. We ain't fussy. Oh, east side. Oh, we're on the east side. And we're the fuck. Oh, we love sex. Twos are threes. Fours are fives. LSD. Dimethyltrypt. Grope for peace. Naked and ready. Poets and freaks. Mad motherfuckers. Oh, east side. We're on the east side. And we're the fuck. Das waren zuletzt die Fugs mit ihrem kurzen Selbstporträt We're the Fugs aus dem Jahr 1965. Großartige Musiker wollten die Fugs nie sein. Die meisten waren eigentlich Dichter. Ed Sanders, Tully Kupferberg, auch Beatnik-Poet Allen Ginsberg war einmal Mitglied der Band. In Kombination mit fröhlich-anarchistischer Musik wurden ihre Texte noch wirkungsvoller und provozieren wollten sie von Anfang an. Themen wie Sex, illegale Drogen oder Kritik am CIA zum Beispiel waren damals, Mitte der 60er Jahre, einfach völlig tabu. Weit harmloser stellten sich 1974 die Mitglieder von Graham Central Station den Hörern ihrer ersten LP vor, mit einem schönen A-Cappella-Song, der einfach sagt: Wir haben so lange drauf gewartet, euch unsere Musik vorzuspielen. Larry Graham, Bassist und Namensgeber der Band, hatte zuvor nämlich als Sideman bei Sly and the Family Stone gespielt. Der derbe Instrumentaltitel danach eröffnete die LP der dadaistisch angehauchten Band Serious Solid Swineherd is Better Than Home Cooked. Die weißen Polit-Rapper Consolidated ließen sich dann von einer öligen Moderatorenstimme mit Easy-Listening-Musik im Hintergrund ankündigen. Und bei Spiss 24/7 ging es im Eröffnungsstück ihrer 91er Mini-LP um eine tickende Zeitbombe. Ob eher eine soziale in den USA oder doch die globale, lässt sich ohne Textblatt allerdings nicht sagen. Der längste Begrüßungssong dauerte eben mal 1 Minute 20, aber es gab auch Zeiten, in denen ausgewachsene Hits ganz kurz waren. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. The Boxtops mit Alex Chilton und ihrer ersten Single The Letter, die 1967 gleich zu einem Riesenhit wurde. Keiner der einzelnen Musikstücke, die in dieser Sendung zu hören sind, dauert länger als 2 Minuten. Irgendwann war mir einmal aufgefallen, dass mitunter gerade in den extrem kurzen Stücken mancher Platten die interessantesten Ideen steckten. Gerade im flüchtigen Vorbeihuschen eines akustischen Eindrucks kann ja auch dessen Schönheit liegen. Musikalische Ideen müssen ja nicht immer breit gewalzt werden, um zu wirken. Vielleicht traute man sich bei den Popbands aber auch nicht, die oft experimentellen Klänge solcher Kurznummern länger auszuspinnen, um nicht eventuell Hörer zu vergraulen, die gängigere Kost wollten. Manche dieser kurzen Ouvertüren und Zwischenspiele sind wohl auch einfach als akustische Ohrfeige gedacht. Auf jeden Fall lag immer etwas Besonderes in der Luft, wenn man die LP das erste Mal aus der Innenhülle zog und zwischen den normal langen Titeln die kurzen Rillen solcher Zwischenspiele erblickte. Bei CDs gibt's da ja nicht mehr so viel zu sehen. Die hauptsächliche Inspirationsquelle für diese Sendung war der Miniature-Sampler von Morgan Fischer. Soweit ich herausfinden konnte, spielte Morgan Fischer früher einmal die Tasteninstrumente bei der englischen Band Mott the Hoople. Davor war er bei der Hitparadenband Love Affair tätig gewesen. Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, kamen dann aber experimentellere Seiten des Musikers zum Vorschein. Zum Beispiel bei einer LP mit Lol Coxhill, dem englischen Freistil-Saxophonisten. 1980 lud Morgan Fischer alle möglichen musikalischen Leute ein, Coverversionen, Stilimitationen und Satiren, Abkürzungen längerer Musikstücke und so weiter aufzunehmen und ihm für einen Sampler mit Miniaturen zuzuschicken. Einzige Bedingung war, das Stück durfte nur 1 Minute lang sein. Und von dieser Platte kann man jetzt Morgan Fischer selbst hören, mit seiner Version eines Liedes, das in der englischen Bewegung für die Gleichberechtigung der Frauen seit Beginn dieses Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt hat. Alle Töne stammen von kleinen Schnipseln Tonband mit allen möglichen Klängen. Morgan Fischer macht daraus eine Klangcollage mit der Melodie von Green and Pleasant. 1980 war das, vor den Tagen des digitalen Samplings. Danach ebenfalls von dieser Sammel-LP eine Zitat, Verkleinerung von Béla Bartoks Sonate für zwei Klaviere und Schlaginstrumente. Und schließlich Kevin Coyne mit einer Ode an den Schriftsteller James Joyce und an James Roscoe. Coyne nannte das James, Mark und ich im Stil von Tom Waits. Hier aber zunächst Morgan Fischer selbst. C'est terminé. Go, or may I say, you're beautiful, beautiful. Oh, you're so beautiful, and you and Jimmy Joyce are dancing with one voice in heaven, in heaven. In heaven, in heaven, in heaven, in heaven, in heaven, in heaven, in heaven, and I will be with you soon, laughing. Das waren zuletzt No Means No aus den USA, ein Titel aus ihrer 91er LP 0 plus 2 gleich 1. Ausgefuchste Arrangements mit Hardcore-Power gespielt. Es ist schade, dass diese Band so wenig bekannt ist. Wer Rod Stewarts 72er Hit Maggie May damals auf der LP Every Picture Tells a Story gekauft hat, erinnert sich vielleicht auch an das schöne Vorspiel zu diesem Hitsong. Zu Beginn von Seite 2 der LP spielte nämlich Martin Crittenton ein klassisch angehauchtes Stück auf der akustischen Gitarre. Auch heute Nacht ist das Stück eine Art Mini-Ouvertüre, allerdings nicht für Maggie May. Nach den klassischen Gitarrentakten von einer Rod Stewart LP sang Sandy Denny Take Away the Load, eine Demoaufnahme, die 1976 oder 77 bei ihr zu Hause entstanden ist. Die ganz zurückgenommenen Töne einer Gitarre stammten dann von Nick Drakes letzter zu Lebzeiten erschienenen LP Pink Moon aus dem Jahre 1972. Auf Pink Moon gibt es keine Arrangements für Band oder Orchester wie auf seinen ersten beiden LPs. Drake nahm die Songs in zwei Nächten auf und wollte einfach keine zusätzlichen Schmuckwerk-Attitüden. Nicht nur die Instrumentation ist bewusst sparsam, karg. Mehr als die Hälfte der Songs sind kürzer als 2,5 Minuten. Die ganze LP ist recht kurz. Drakes vertrauter Toningenieur John Wood sagte ganz richtig dazu, wenn etwas so intensiv ist, lässt es sich nicht in Minuten messen. Nach Klaviermusik von Alexander Scriabin und dem Titelstück von Shelley and Orphans 87er Platte Helborin zum Schluss die Titelmelodie des Films Die Toten, ebenfalls aus dem Jahr 1987. The Dead war einer der letzten Filme, wenn nicht der letzte, des amerikanischen Regisseurs John Huston. Es war dies eine Verfilmung der abschließenden Kurzgeschichte aus James Joyce' Geschichtensammlung The Dubliners. Die Melodie, die die Harfe gerade spielte, taucht mehrfach in dem Film auf. Am Wendepunkt der Geschichte und des Films löst diese Melodie in Greta, der weiblichen Hauptperson, Erinnerungen an einen früheren, ganz jung verstorbenen Verehrer wach. Und Michael Fury, dieser Verehrer, hatte immer dieses Lied gesungen. Diese Kurzgeschichte »The Dead« von James Joyce ist wirklich eine tolle Lektüre voller Tiefgang und die Verfilmung von John Huston ist auch allemal sehenswert. Bleiben wir aber noch etwas bei Musik für bewegte Bilder. Vielleicht etwas weniger ernst, dafür umso schwereloser. Vom Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk und Mr. Spock wurde schnell rübergebeamt ins Raumschiff Orion zu Commander McLean und seinen Leuten. Danger for the Crew hieß der Ausschnitt aus dem Soundtrack der deutschen Science-Fiction-Serie von 1966. Mittlerweile sind die Enterprise- und Orion-Abenteuer zu amüsanten Kultobjekten geworden. Die etwas avantgardistisch klingende Musik bei diesem Orion-Titel stammte vom vielbeschäftigten Peter Thomas Sound Orchester. Sie wurde fortgesetzt von zwei kurzen Soundattacken John Zorns mit seinem Naked City-Projekt. Zorn ist unter anderem bekannt für Musik, die in blitzschnellen Schnitten ganz unterschiedliche Klangsphären miteinander verbindet. Die Naked City LP, von der die beiden Stücke kamen, hieß Torture Gardens und erschien Ende 1990. 42 Songs in knapp 30 Minuten. Eigentlich kommt Zorn ja aus der experimentierfreudigen Ecke des Jazz, aber spätestens 1989 entpuppte er sich auch als großer Punk- und Hardcore-Fan. Damals tauchte er plötzlich bei einem Punk-Festival in Tokio hinter der Bühne auf. Headliner des Festivals waren damals Napalm Death aus England und die haben auch einige recht kurze Songs im Repertoire. Hier sind zwei davon, Dead und You Suffer, beide von einer Single, die die Band 1989 bei Konzerten verkaufte. See you again sometime. was blind, but now I see. In einer Kirche wurde Fairport Conventions The Lord is in this House aufgenommen. 1969 war das. Rod Stewarts Version des Traditionals Amazing Grace war ein weiteres kurzes Zwischenspiel aus einer LP Every Picture Tells a Story. Etwas weltlicher ging es 1956 bei den G-Clefs zu Because You're Mine. Cause you're mine. Cause you're mine. Mine. Well, I really, really miss you, baby. I miss you so. I spent all night, I cried for you. Want you to know you're for me. For you. My love is true. Cause you're mine. Cause you're mine. Mine. Well, I really, really lost my love. And you know why? That very day I left you. All day I cried, you're for me. For you. My love is true. Cause you're mine. Cause you're mine. Mine, mine. You're for me. Because I love you so. Well, I really, really lost my head. And you know why? That very day I left you, baby. All day I cried, you're for me. For you. My love is true. Cause you're mine. Cause you're mine. Mine, mine. You're real cool. Cause you're mine. Mine, mine. You're all mine. Cause you're mine. Ian Stewart spielte diese letzten Takte Boogie-Klavier. Sie beschließen die 86er Stones-LP Dirty Work und sie sollten an den damals gerade verstorbenen Mitmusiker und zwischenzeitlichen Roadmanager der Stones erinnern. Die erste Single der Stones war 1963 die Chuck Berry-Nummer Come On. Weniger als 2 Minuten war sie lang. Später nahmen die Stones auch noch Barrys Let It Rock auf, das eben nach den G-Clefs in seiner vollen, schwungvollen Kürze zu hören war. 1967 nahm Cream einen kurzen Song in Schweden auf. Er ist erst seit kurzem zugänglich. Falstaff Beer, ein Reklamesong von Jack Bruce für das gleichnamige Bier. Kevin Ayers 74er LP The Confessions of Dr. Dream war ein kurzes Lied mit dem Titel See You Later. Mit typisch englischem, lakonischem Wortwitz wundert sich Ayers hier über Leute, die er auf der Straße trifft und die ihm sagen, See you later, ich sehe dich später noch. Wie das denn gehen solle, sie würden ihn jetzt ja nicht mal sehen. Danach singt Pink Floyd-Gründer Syd Barrett ein Lied über einen aufbrausenden Elefanten. Effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, the Binex unity. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I know the tiger's on the prowl. But I'll be really safe, you know, the elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah, and the message was spread. The zebra mongoose and the dirty hippopotamus who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came and said, who me? You know I wouldn't hurt not one of you. I much prefer something to chew and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant. Laura Nero und das Gesangstrio La Belle, Desiree, eine Aufnahme aus dem Jahr 1971. Davor ein Ausschnitt aus den 5 Stücken für Orchester von Anton von Webern aus dem Jahr 1913. Die Vibraphon- und E-Gitarrenklänge vor dem Orchesterstück waren der erste Take eines Instrumentalplaybacks, das Syd Barrett für seine erste Solo-LP 1970 aufnahm. Immer schon gern hat Frank Zappa kurze Stücke collagenartig in seine Musik eingebaut, die Mothers live 1971. There's lots of dancing in this, you know, it's kind of like off-Broadway. Way off. Ready, Marge? As a kind of pure or rarefied essence of a musician. Essence of musician. It's a tincture. Thank you. Nach der Einleitung zur Musik für Low Budget Orchestra von Zappas Mothers of Invention aus dem Jahr 1971 gab es Zappa-esk anmutende Sprachspiele und Musik von der amerikanischen Band Dr. Nerve, veröffentlicht 1984. Und zum Abschluss natürlich gibt es einen Ausflug in etwas sonnigere Gefilde. Musik vom Flamenco-Ensemble um den Gitarristen Sabicas, Spanish Fly von Eddie Van Halen und schließlich Carmen Miranda, eine Sängerin aus Brasilien, glaube ich, an die John Cale und Brian Eno vor einigen Jahren schon einmal musikalisch gedachten. De tanto falar dos outros, já virou galinha chora.